Die junge Londoner Sängerin Delilah, bürgerlich Paloma Stoecker, mit dem Titel Breathe, den ich zunächst etwas unauffällig fand, dann mal in einer gewissen Lautstärke gehört habe und feststellte, es ist nicht nur eine zugegeben hübsche Ballade, es ist eine super Bassballade von LV produziert. Ich sage das, während hier im Hintergrund ein Produzent aus Kentucky kommt. Tommy Wilson nennt sich Milieu, Take Down aus seiner Casa Duon EP. Thank you.

1 live 4, Ladies and Gentlemen. Wir wobbeln uns gewissermaßen basstrunken durch die Nächte, durch die Zeit. Aber wenn wir gehalten sind, uns mal umzudrehen und einen Vorgang zu benennen, der einige Zeit zurückliegt, dann fällt mir zumindest das etwas schwer. Deshalb erlaubt, dass ich in die Sprache der Indianer ausweiche. Es ist einige Sommer her, dass ich hier erstmals die ersten greifbaren Tracks des Londoner Produzenten Burial gespielt habe. Ich weiß noch sehr gut, dass dieser Sommer ein Sommer der dicken Bs war, denn nicht nur Burial kam mir in die Quere, sondern auch ein anderer überragender britischer Produzent, der Boxcutter, der wie Burial übrigens auch ein gutes Händchen hat für alte Jungle-Musik und stärker als Burial das immer wieder einbaut. Den Boxcutter habe ich eben gespielt mit einer lupenreinen 140 BPM Dubstep-Nummer, auch wenn man es vielleicht auf den ersten Blick nicht so gemerkt hat. Und der Beitrag vom Boxcutter findet sich auf der Back and Forth Compilation des Hot Flush Labels, die ich schon einige Male gespielt habe. Gerade verklungen ist Pangea mit einem Titel aus Ende Februar dieses Jahres, der mich nicht loslässt, Won't Hurt. Und hier im Hintergrund, das ist ein Wiener Artist, GDX. Ain't Gonna Love You ist einer von insgesamt einer ganzen Reihe von Beiträgen, mit denen sich das Wiener Label Phlox Records vorstellt. Ganz großartige, britisch gefärbte, neue Musik, die nichts mehr mit dem zu tun hat, was wir vielleicht mit Wiener Kaffeehaus Dub Downbeat der Marke Kruder und Dorfmeister assoziieren. Phlox Records stellt sich vor mit Various Artists First Annual Report. So heißt diese Compilation. GDX Ain't Gonna Love You, der Titel daraus. We'll be right back. SR4 neue Sounds aus Wien, / Österreich. Eben ein wunderschön chilliger, relaxter, leicht angedappter Two-Step-Track von GDX, Ain't Gonna Love You, mit dem ich hier versucht habe, das Flox-Label aus Wien zu featuren. Und in der letzten Woche ging es bereits um, ebenfalls aus Wien kommend, das Label Fiend Records, um welches sich Artists wie zum Beispiel Dorian Concept oder auch das Duo Ogris Debris ranken, das wir hier hören im Remix von Cosming TRG. Boah, der Typ ist der Hammer, der einmal mehr zeigt, warum er sich diesen Zunamen zugelegt hat, nämlich Cosming. Früher hieß er ja einfach nur TRG, er selber kommt aus Bukarest. Ich habe in der letzten Woche diesen Titel hier gespielt, kurz vor Ende der Sendung. Nicht jeder mag den mitbekommen haben, ich finde den überragend. Dieser hier, ebenfalls von Cosming TRG, aus seiner neuen 12er Universal Crush heißt die. Und der Track selber, Magnetic Bodies, Cosming TRG. We'll be right back. gone, shooting grounds of inspiration, or an agitator wanting to control the situation. Am I a bird upon the corner that you cannot ignore, or the evil in your life that cuts right to the core? Am I a new age therapy spreading fear and disease, or a master being told you can't do as it please? Am I the worry and a battle between war and peace, or a mind money janitor waiting to unleash? Am I a shaking and rolling with a nerve of steel, or a star throwing wind that nobody can feel? Am I a chemical mixing up a weapon of construction, or an elevator moving in a lateral direction? Am I a pilot flying solo on the wings of a jet, or an assassin paid to execute remorse and regret? Am I a colonizer breaking the chains for liberation, or an activist too scared to fight the revolution? I need a right, need a black or white, cause straight through the middle like a surgical knife. I need a wrong or right, need a black or white, cause straight through the middle like a surgical knife. I need a wrong or right, need a black or white, cause straight through the middle like a surgical knife. I need a wrong or right, need a black or white, cause straight through the middle like a surgical knife. Am I a dead man walking, talking in my sleep, or a class and praying without no belief? Am I a heart beating a pattern of frustration, or a pacifist wanting to bomb another nation? Am I a dark cloud spinning light and introspection, or a detonator kicking in the wrong direction? Am I a sinner feeling shame for the things I should have done, or a father too old to embrace his own son? Am I a collective thought instead of a twisted mind, or a drug fueled addiction of the spiritual kind? Am I a sound wave traveling at the speed of light, or a vampire frightened of the afterlife? Am I a judgment masquerading as the moments of glory, or a hostile alien killing all before me? Am I a deep-rooted shame that you want to express, or a stripper in a bar too free of your undress? I need a wrong or right, need a black or white, cause straight through the middle like a surgical knife. I need a wrong or right, need a black or white, cause straight through the middle like a surgical knife. I need a wrong or right, need a black or white, cause straight through the middle like a surgical knife. I need a wrong or right, need a black or white, cause straight through the middle like a surgical knife. SR4. Kleiner Break mal an dieser Stelle, nachdem ich gewissermaßen wie aus dem Nichts diese Nummer einfach mal ganz bewusst reingehauen habe. Sie stammt aus dem neuen Album. Es ist insgesamt das zweite des gebürtigen Schotten Code 9, der mich in seiner ganzen Wirkungsweise an einen Mann erinnert. Der Zufall will es so, der ebenfalls aus Schottland kommt bzw. kam. Er lebt aber noch, Alan McGee. Ohne den das Phänomen Britpop bis hin zu Oasis nicht denkbar gewesen wäre, mit seinem Label Creation, auf dem sich viele der wichtigen Bands ja nicht zuletzt getummelt haben. Ähnlich verhält es sich im Grunde im Genre Dubstep mit Code 9 eben und seinem Label Hyperdub. Das ganze Genre mit all seinen Entwicklungen wäre ohne Hyperdub so nicht denkbar. Dieses Label wird von Code 9 geführt. Er arbeitet als DJ, er kümmert sich um seine Artists, und es ist fast so gesehen ein Wunder, dass er zum Beispiel neben seinen Buchaktivitäten, die ich ja auch nicht unerwähnt lassen möchte, noch in der Lage ist, selber wirklich hochkarätige Sachen zu produzieren. Nachzuhören auf einer ganzen Reihe von 12ern und nicht zuletzt, ich habe es gesagt, 2 Alben. Das neue ist erschienen, das heißt Black Sun, also schwarze Sonne. Und die 12 Tracks sind, wenn man so will, zusammenhängend, ergeben also ein Konzeptalbum und die Geschichte, wenn ich sie richtig verstanden habe, spielt in der Zukunft. Früher hätte man noch gesagt, vielleicht in ferner Zukunft, aber wer will schon wissen, wann dieser Planet letztendlich in Schutt und Asche liegt bzw. liegen wird, und das ist ungefähr die Ausgangsposition dieses Albums Black Sun. Und da teilt sich die Menschheit gewissermaßen in 2 Interessengruppen. Die eine möchte den Widrigkeiten des Planeten trotzen, indem sie ein Heilmittel kauft. The Cure heißt das, also die Heilung. Dieses Heilmittel hat allerdings entsetzliche Nebenwirkungen, die in einem Comic, der diesem Album beilegt, nicht näher erläutert werden. Aber sie müssen schon ganz schön schlimm sein, diese Nebenwirkungen. Die andere Partei innerhalb der Menschheit möchte ihr Menschsein bewahren und schützt sich vor diesem Heilmittel, sieht aber keine andere Möglichkeit als der wahlweise grünen Sonne, der schwarzen Sonne, der völlig verseuchten Atmosphäre zu entgehen, indem sie ausbricht und sich in eine Religion begibt. Und die wiederum fordert von dieser Partei, sie möge ihr selbst, ihre Identität für diese Religion aufgeben. Man kann also daraus schließen, der Mensch gewissermaßen zwischen Pest und Cholera. Und entsprechend heißt der letzte Track des Albums auch Kryon. Das nämlich ist die besagte Religion. Und nachzuforschen, welche Bedeutung dieser Begriff hat, habe ich zeitlich offen gestanden nicht geschafft, wie ich Code 9 aber kenne, ist das nicht einfach ein Fantasiebegriff, sondern er hat sich bei Kryon mit Y geschrieben, ganz sicher etwas gedacht. Das Album, dieser gerade gehörte Titel Am I, mag es verdeutlichen, etwas funkiger, etwas zugespitzter als das Vorgängeralbum, nicht mehr ganz so schlierenhaft und verschwommen. Unterstützt wird Code 9 natürlich von The Space Ape und einer Sängerin aus Shanghai mit Namen Cha Cha. So viel mal im ersten Moment zu, beziehungsweise diesem über dieses Album. Und wenn ich einen Act benennen müsste, der ansatzweise so finster, so beengend daherkommt, wie Code 9 das zusammen mit dem Space Ape oft tut, dann würden mir spontan die Cryptic Minds einfallen. Nicht zuletzt natürlich ihr ganz neues, brandneues Album Can't Sleep, aus dem ich hier den Titel spiele, Depth of Field. Oh. Die Cryptic Minds sind ein Duo, das eher dem sich düsterem Drum and Bass verschrieben hat. Aber jetzt will ich hier mit Dunkel und Düsterkeit mal so ein bisschen Schluss machen. Die Wortwahl da eben meinerseits hat mir doch nicht ganz so gefallen, denn das hat schon eine sehr tiefgreifende, weiträumige Schönheit. Auch dieses Album Can't Sleep von Cryptic Minds, aus dem ich gerade den Titel Death of Field gespielt habe. Al Bleek ist eine Hälfte von Instrumental und wenn er unter dem Namen Bodycar veröffentlicht, dann kommen da Tracks bei rum, die durchaus auf den Dancefloor zielen. Wie dieser hier, Breathing, Bodycar. We'll be right back. gleich die Infos hier auf 1 Live, dann geht's weiter mit 1 Live 4. 3 Minuten haben wir noch, die würde ich gerne verbringen mit der amerikanischen Band Low und ihrem neuen Album Come On. Mit Jessica Häusler um 23 Uhr. Zugverbindung zwischen Frankreich und Italien läuft wieder. Dortmund ist dem Meistertitel wieder ein Stück näher gerückt. Und das Wetter, die Sonne scheint morgen bei bis zu 20 Grad. Die französischen Behörden haben eine Bahnverbindung an der Grenze zu Italien wieder freigegeben. Die Züge waren gestoppt worden, nachdem Italien damit begonnen hatte, Flüchtlingen aus Tunesien vorläufige Visa auszustellen. Die in Italien ausgestellten Papiere berechtigen die Tunesier zur Weiterreise in die meisten europäischen Länder. Frankreich ist das bevorzugte Ziel. Die französische Regierung hat jedoch angekündigt, Wirtschaftsflüchtlinge nicht zu akzeptieren. Der frühere Leiter der Internationalen Atomenergiebehörde El Baradei hat die Überprüfung aller Atomkraftwerke weltweit gefordert. Angesichts der Atomkatastrophe in Japan sollten außerdem die Reaktoren besser vor Erdbeben geschützt werden. Die Betreiber des Atomkraftwerkes in Fukushima haben zum ersten Mal einen Zeitplan zur Bewältigung der Katastrophe vorgelegt. Nach Angaben der Firma TEPCO wird es 6 bis 9 Monate dauern, bis die Kühlung der Reaktoren sichergestellt ist. In mehreren Ländern der arabischen Welt kam es wieder zu Protesten gegen die Regierungen. Im Jemen gingen hunderttausende Menschen auf die Straße, um den Rücktritt des amtierenden Präsidenten zu fordern. Sicherheitskräfte sollen bei der Demonstration in der Hauptstadt Sanaa Tränengas eingesetzt haben. Mindestens ein Regierungsgegner soll dabei getötet worden sein. Auch in Syrien sollen Augenzeugenberichten zufolge mindestens 2 Menschen bei einer Demonstration gegen die Regierung erschossen worden sein. Borussia Dortmund ist dem Meistertitel wieder ein Stück näher gekommen. Gegen Freiburg gewann Dortmund zu Hause mit 3:0. BVB-Trainer Jürgen Klopp. Damit war so nicht zu rechnen. Das ist das, was man sich wünscht, was man sich erhofft, dass eine Mannschaft mit dieser durchaus schwierigen Situation auf diese Art umgeht. War großartig und wir haben den Gegner heute in keiner Phase zur Entfaltung kommen lassen. Die Mannschaft hat ein tolles Spiel gemacht und hochverdient gewonnen. Verfolger Leverkusen hat dagegen einen Rückschlag einstecken müssen. Gegen Bayern München verloren die Leverkusener mit 1:5. In der zweiten Liga konnte heute kein Team aus NRW gewinnen. Arminia Bielefeld spielte zu Hause 3:3 gegen Rot-Weiß Oberhausen. Bielefeld steht damit weiter auf dem letzten Tabellenplatz und kann den Abstieg kaum noch verhindern. Alemannia Aachen musste im Heimspiel eine hohe Niederlage einstecken. Die Mannschaft verlor gegen Erzgebirge Aue 1:5. Auch für Paderborn gab es eine Niederlage. Bei Greuther Fürth verlor das Team 0:2. 1 live. Sektorwetter. Die Nacht bleibt trocken bei 8 bis 4 Grad. Im Bergland gehen die Temperaturen auf 0 Grad runter. Morgen Vormittag kann die Sonne ungestört scheinen. Später ziehen dann wieder ab und zu Wolken auf. Die Höchstwerte morgen in Lemgo 18, in Witten 19 und in Stolberg 20 Grad. Auch am Dienstag viel Sonne bei bis zu 22 Grad. Stauschau. Die A40 Essen-Dortmund ist zwischen Bochum-Wattenscheid-West und Hamme in beiden Richtungen wegen Brückenbauarbeiten bis morgen früh 5 Uhr gesperrt. Und auf der A46 Wuppertal Richtung Düsseldorf ist die Ausfahrt Hahn-West zurzeit gesperrt. Eins live. Vier. Ja, ich hatte mir eben einige Kommentare zu dem neuen Album von Code9 zusammen mit dem Space Ape nicht verkneifen wollen und die nahmen dann am Ende womöglich eine, zumindest von mir selber gefühlte Länge von 8 Minuten ein. Das hat Auswirkungen, Nachwirkungen, denn der Titel, den ich jetzt spiele, den wollte ich eigentlich eben schon spielen. Aber das machte wenig Sinn, deshalb habe ich die amerikanische Band Low vorgezogen, aber auch deren Track konnten wir nicht ganz zu Ende hören, was eigentlich schade ist, weil Come On einmal mehr ein überragendes Album ist. Sei es drum, hier ist Skazi 9 mit Sunny Side Up im John Tejada Remix. We'll be right back. Code 9 gerade erwähnte und wo wir hier einen Track mit der sogenannten geraden Bassdrum haben, denke ich mir, es macht Sinn, einen zweiten, einen zweiten Ausschnitt aus diesem Album zu spielen, der eben mit gerader, zumindest relativ gerader Bassdrum daherkommt. Es ist ein Album der Entscheidungen, das die Entscheidungen zum Thema hat. Und das Leben ist ja nun mal eine Summe von Entscheidungen. Wir alle wissen, die meisten, die wir treffen, sind falsch. Auch die gleich folgenden Tracks haben mit diesem Thema der Entscheidungen, zumindest einer, ein bisschen zu tun. This love is. 1 Live 4, gerade gehört aus Neuseeland, Benjamin und Matt Miller mit dem God of Funk. Das ist die Philadelphia-Band Sun Airway. Und gleich kommt der verrückteste Beatmaker dieser Tage. Und der muss sich entscheiden, in welche Tür gehe ich rein. Man wird das gleich auch genau hören. We'll be right back. Get up, stand up, get up, stand up, get on it. Get down. No longer who you thought this one would. Hier. Hinter Tune Yards steckt die Kanadierin Meryl Garbis, die jetzt ein neues Album veröffentlicht, das heißt Who Kill. Davor habe ich drei Tracks in einer Linie von dem verrückten Beat-Junkie Bullion gespielt. Zunächst geht er ständig in falsche Türen hinein und die Sounds, die er dort auffängt, er nimmt sie alle. Das wirklich verrückteste Album, das mir derzeit geläufig ist, You Drive Me to Plastic, drei kurze Pieces daraus gespielt. Hier kommt unser Mann aus Frankreich, Debrue. Er wildert auf seiner neuen EP in türkischen Sounds. Wir werden das gleich hören. Nordafrikanische Klänge ebenfalls dabei. Sis Surprise, so heißt seine EP, aus der ich hier Musik spiele von Debrue. We'll be right back. 1 Live 4, kurz vor Ostern, Ladies and Gentlemen, deshalb schon hier heute Nacht einige Tracks mit Takten, bei denen jeder wirklich eine faustdicke Überraschung bereithält. Dieser Titel aus einem schon angesprochenen Sampler des österreichischen Affine Records Label, What a Fine Mess We Made. Und zwar von The Clonius, Earringer, ist der Titel, den wir gerade gehört haben. Katie on a Mission, Katie B. Wir sind hier bei 1 Live 4. Ich habe eben Musik aus dem Debütalbum der Londoner Sängerin Katie B gespielt. Katie on a Mission. Why You Always Here heißt der Titel. Und direkt im Anschluss daran ein Titel, der hier gerade ausfadet. Er stammt von dem deutschen Duo Prommer und Bark. Dahinter verstecken sich Christian Prommer und Alex Bark, die schon seit circa 20 Jahren Musik machen in Formationen wie zum Beispiel Jessa Nova, Fauna Flash, Trübi Trio, einigen anderen mehr und mit einer Reihe von Aufnahmen mir persönlich zu empfindsam. Oft waren die berühmten Schlenker zu viel in einigen Tracks fabrizierten. Umso überraschter bin ich für mich ganz persönlich, dass ich mir dieses Album eigentlich ziemlich gut anhören kann, dass die beiden jetzt veröffentlicht haben, aus dem ich einen Titel gerade gespielt habe, Alex and the Grizzly. Das heißt jetzt nicht, dass die Musik hier völlig runtergestrippt wäre auf das Wesentliche. Da kommen schon sehr viele Einflüsse zum Tragen, Soul, Hip-Hop. Aber die Tracks haben Drive und Kraft. Das schätze ich an diesem Album. Und wenn wir gerade beim Runterstrippen sind, das ist ein Kompliment, das immer mal wieder gerne durch all die Jahrzehnte Platten oder Künstlern nachgesagt wird, die eben in der Lage sind, das berühmte Fleisch vom Knochen zu schneiden. Also minimal das Überflüssige, das heißt ja nicht umsonst so, weil es überflüssig eben ist, weg damit. Und die mit rohen, minimalen Aufnahmen dafür sorgen, dass ihre Tracks, ihre Aufnahmen nicht zuletzt, eben auch über den Zeitpunkt hinaus eine Gültigkeit haben. Beim nächsten Artist müsste man im Grunde sagen, dass die Prozedur eine umgekehrte ist. Hier wird nicht das Fleisch vom Knochen geschnitten, sondern um hier mal kurz in der Metzgersprache zu bleiben, wenn die das denn überhaupt ist, hier wird der Knochen aus dem Fleisch herausgeschnitten. Fürchterlich, sodass also nur noch eine relativ weiche Masse bleibt. Eine Musik, die schwer zu bestimmen ist, die sich als Flirren, als Wabern äußert und die überlagert wird von Chören, bei denen man das Gefühl hat, die kommen von ganz hinten, von Hawaii. Die haben so einen Nachhall der alten Beach Boys. Ich rede vom Panda Bear. Das sind faszinierende Aufnahmen, die er auf seinem neuen Album Tomboy fabriziert. Ich persönlich allerdings habe das Problem, dass über die Länge des Albums mich diese Machart einfach nicht wirklich berührt und ich das Gefühl habe, der Panda Bear, ungeachtet des Hypes, dem er mit diesem Album derzeit erliegt, hat schon stärkere Soloalben gemacht. Solo deshalb, weil er ja angestammtes Mitglied des Animal Collectives ist. Vielen Tracks mangelt es einfach so an einer Mindestdynamik. Einen habe ich ausgemacht, dem das nicht nachzusagen ist und den möchte ich gerne spielen. Das ist der Afterburner hier vom Panda Bear. Thank you. Panda Bär, bürgerlich Noah Lennox, neues Soloalbum von ihm, Tomboy. Bis zu den Infos, 24 Uhr, würde ich gerne noch den Neuseeländer Conan Moccasin spielen, zuletzt schon vorgestellt, Forever Dolphin Love, sein Album. Weiter mit einem neuen Track des Duos Spectra Soul, Lost Disciple. We'll be right back. I tried to catch you up, but I'm too late. So as I finish your heart, 1-2-4. Wir halten uns für insgesamt zwei Titel, die Schlusstitel im neuen Album der britischen Band Metronomy auf, das heißt The English Riviera. 1-2-4. Dieses Duo, meines Wissens Duo, aus Belgien, Schweiz, namens Odessa, habe ich in der Geschichte ihrer Existenz oder seiner Existenz schon für eine Reihe von Tracks geschätzt, die teilweise auch sogar so ein bisschen in elektrohausige Richtung gingen. Dieser wunderbar anmutige Titel hier heißt Memory Leak und ist Titeltrack der soeben erschienenen aktuellen EP Odessa mit Memory Leak. Ich spiele noch einen Titel hinterher von Wetsworth aus Detroit, Lime and Pink im Remix des Briten Burnsky und dann vielleicht auch noch ein, zwei Sätze zu den eben gehörten Metronomy. schön. Schöne Bassline. Wadsworth, Lyman Pink, Burnsky Remix. Ein großer Teil der Musik, die ich hier am späten Sonntagabend spiele, mag sein Dasein in, wenn auch den unterschiedlichsten Nischen fristen, was ja okay ist. Aber ich komme nochmal auf das Album der inzwischen auf Quartettstärke angewachsenen britischen Band Metronomy zurück, aus dem ich eben zwei Titel gespielt habe. Diese Band und dieses Album tut das nachweislich nicht, das ist Popmusik. Und wenn ich die beiden letzten Tracks des Albums eben in einer Linie gespielt habe, dann einmal, weil sie rein vom Sound her dazu einladen, sie sind gewissermaßen miteinander verknüpft, dann aber auch, weil sie zum Ende des Albums hin die Musiker den Mut haben, ihren Ansatz von Popmusik ein bisschen auszuspielen, man könnte vielleicht auch sagen zu zerfasern, ohne dass sie darüber ihre Identität verlieren. Und ich habe selten ein so wirklich elegantes, feines Album gehört wie dieses, The English Riviera. Joseph Mount, der Kopf der vierköpfigen Band, verbeugt sich mit diesem Titel vor dem englischen Südwesten, vor der schönen Landschaft dort und, wenn man ihm glauben darf, auch vor den schönen Frauen, die dort leben. Wenn wir hier über Eleganz reden, dieses Album wird mit zahlreichen Acts verglichen. Das sind natürlich allesamt Vergleiche, die ein bisschen hinken. Aber so in puncto Eleganz erinnert mich dieses Album an Produktionen von Prefab Sprout, Pulp oder auch Brian Ferry. Ohne dass ich hier musikalische Parallelen knüpfen möchte. Aber Slow Dancing, in Klammern Brian Ferry, ist für meine Begriffe ein wunderschönes Stichwort für dieses Album, das mit Möwengeschrei ganz romantisch beginnt und dann langsam einsteigt. Sehr transparent, jeder Track. Einige wunderbar Synthesizer-Gefahren, nicht zuletzt natürlich von Joseph Mount selber. Aber das ist alles wunderbar aufeinander abgestimmt. Auch die Beats sind hochinteressant, driften mal ins Tropikalische, ins Kalypso-artige, sind sehr minimal. Man hat ständig das Gefühl, man hört wirklich jedes Geräusch, so als stünde man vor einem Wasser, quellklar und könne bis auf den Grund sehen, wo man noch die kleinsten Lebewesen da herumhuschen sieht. Ich will das einfach hier mal loswerden, weil das ist so das berühmte Album mit den Ausrufezeichen, die ich mich berufen fühle, hier dann nachträglich auch nochmal zu setzen. Ja, welch ein Übergang. Wir sind hier in der Welt von Brandon Möller, alias Ecologist, und seinem neuen Album No Beats. Einer hat diesen Sound als Shoegaze Techno bezeichnet und das finde ich gar nicht so verkehrt. Subterranean, das Album von Brandon Möller, daraus hier dieser Titel. Yeah. Manche Timpeti, Butche, in der See, meine Frau, die Ilsebel will nicht so, wie ich wohl will. Einige von euch werden das noch kennen aus Der Fischer und seine Frau. So ähnlich ging's mir hier eben mit Brendan Möller, alias Ecologist. Der Tonträger wollte nicht so ganz, wie ich gerne ihn gehabt hätte. Kein allzu großes Drama hoffentlich, denn direkt im Anschluss hier noch zu hören der großartige Martin Schulte, eigentlich Russe, nennt Marat Shibayev, firmiert aber als Martin Schulte und hat jetzt auf dem Kölner Label Telre eine großartige EP veröffentlicht, Urban Spirit, daraus hier der Titeltrack. Martin Schulte. Musik von einem britischen Label, das ich sehr mag. Left Room heißt es. Und veröffentlicht seit einer Reihe von Jahren gute Hausplatten, vor allen Dingen nicht zu viele. Das ist die Left 23. Ich kann mich an frühe Aufnahmen erinnern, wo auch Scream die Remixe besorgte. Also eine Reihe von Aufnahmen sehr nah an der Bassseite gebaut. Dieser nicht zuletzt ja auch, dieser Track. Er heißt Regret und ist einer von insgesamt 5, wobei er selber nur digital veröffentlicht wird, aus der Sports EP von Inksec und Mark Chambers. Die Sports EP, daraus hier der Titel Regret. Ich möchte mich an dieser Stelle bei dir und euch verabschieden, mich bedanken für deine, eure Aufmerksamkeit, ja. Wünsche euch allen eine angenehme, friedliche, gesunde Woche und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns gegebenenfalls am nächsten Sonntag wieder hören könnten. Mein Name ist Klaus Vier und die Tür schließt für heute eine Band mit einem Album namens Nine Types of Light. Die Band selber TV on the Radio. Ein merkwürdig souveränes, sehr gemächliches Album, das die Band fabriziert hat. Daraus abschließend für heute hier der Titel New Cannonball Blues. Alles Liebe, alles Gute, ciao. Fed up, can't get up and bleeding and crying like I'm mad at the song.